Es geht um 24 Professuren, die bisher in den Geistes-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften vergeben sind. Sie sollen im Laufe der nächsten Jahre umgewidmet und dann im Ingenieurswesen und den Technikwissenschaften angesiedelt werden. Mit dem Ziel, diese beiden Bereiche zum neuen Schwerpunkt der Universität Stuttgart auszubauen, erklärt Rektor Wolfram Ressel. Weil ich, nicht nur ich, sondern das Rektorat und die gesamte Universität uns fit machen wollen für die Zukunft, uns aufstellen wollen für die Zukunft, für die Herausforderungen, zum Beispiel Exzellenzinitiative, aber auch viele andere Wettbewerbe, die anstehen werden. Und deswegen möchten wir die Universität so aufstellen, dass wir in diesen Wettbewerben auch erfolgreich sein können. Denn bei der ersten Exzellenzinitiative erhielt Stuttgart für seine Ingenieurswissenschaften ein Exzellenzcluster, konnte aber bei der wichtigsten Förderlinie, den Zukunftskonzepten, nicht punkten. Dieser Makel soll mit dem Umbau behoben werden. Doch da das Land Baden-Württemberg für diese Veränderung kein zusätzliches Geld gibt, muss die Umstrukturierung aus eigener Kraft erfolgen. Deshalb möchte Ressel in den Fakultäten sparen, die nicht primär die Schwerpunkte bedienen. Das bedeutet konkret, in den Geisteswissenschaften wie Literatur, Geschichte und Kunstgeschichte sollen 16 Professuren, in den Wirtschafts- und Naturwissenschaften insgesamt 8 Professuren verschwinden. Für die Geisteswissenschaften bedeutet dies, dass die Hälfte aller Posten eingespart würde, räumt Ressel ein. Dort, wo sie etwas umgestalten, schmerzt es auch etwas, das ist ganz klar. Aber Sie müssen einfach sehen, das geht jetzt nicht um Partikularinteressen, sondern es ist das Gesamte, die Gesamtuniversität und deren Entwicklung, auf die kommt es drauf an. Denn für die eingesparten Professuren könnten, so Ressel, dann neue Stellen, zum Beispiel in den Bereichen Simulationstechnik, neue Materialien, Technologiekonzepte oder Energie und Umwelt besetzt werden. Selbst wenn wir nur die Hälfte der Professuren umwidmen könnten in neuere Gebiete, hätten wir den größten Umbau, den jemals in der Geschichte der Universität Stuttgart vollzogen wurde, auch durchgebracht. Also da sind auch Spielräume drin. Derzeit werden die Vorschläge, so der Rektor, in den Gremien besprochen und sollen, wenn alles nach Plan läuft, bis Ende September beschlossen sein.